hab ich vergessen und fass ich es ganz, kann ich nicht messen. Doch wie wollt ich auch messen, was unermesslich mir schien. Kein Riegel wollte da passen, doch kein Fehler drin. Es klang so alt und war doch so neu, wie Vogelsang im süßen Mai. Wer ihn hört und wandert er, singt dem Vogel nach, dem rechten Sport und Schmach.